Yeah. Fühl den Scheiß, was ich mache. Ich bin nicht seit gestern da. Ich weiß genau, wie ihr denkt. Mir war's bewusst seit dem ersten Tag. Dieser Weg wird nicht leicht, weil die meisten Hater waren. Versteht's doch endlich, ihr seid gefangen in dem Hater-Wahn. Und als die Lehrer kam, packte ich meine Texte weg. Denn damals hieß es, aus dir wird nichts. Deine Tracks sind viel zu schlecht. Anerkennung und Erfolg ist das, was ich immer wollte. Die Zukunft eingeschlossen ist gut. Es kann sein, dass es schlimmer kommt. Doch das Schlimmste dran ist, wenn du dich lebendig begrabst. Deine Träume wegschmeißt, obwohl's Gottes Lehre war. Und jeden Tag haufenweise bla bla hinterm Rücken. Sparsam Blumen pflücken, Haram sich auszudrücken. Was ist los mit der Welt? Vermisst es, als wir Kinder waren. Keine Probleme, zu beschäftigt mit den Kinder waren. Heute weiß ich, wo's lang geht. Denn um neu anzufangen, ist es leider viel zu spät. Lang wird uns keiner passieren. Guck, was unter Neidern passiert. Sie sagen, sie feiern dich, doch vor anderen, dass du peinlich bist. Uns keiner passieren. Guck, was unter Neidern passiert. Sie wollen nicht dein Erfolg, doch ich scheiß drauf und bleib stolz. Drauf geschissen, was du von mir hältst. Mir ist es scheißegal, ich schreibe Bars, bleibe wach, manchmal auch paar Tage lang, damit ich zeigen kann, ich glaube dran. Nur weil ich damals leise war, denkst du, dass ich hier nichts reißen kann? Guck dir diesen Typen an, er dreht dir Lügen an. Nun, du willst mir noch erzählen, dass ich nicht genügend tat? Ich hab es satt, ständig nur zuzusehen. Ich schreibe Texte, bis ich meine Hände blutig sehe. Und das reicht dir nicht? Sag mir, was willst du mehr? Es geht krass hin und her, zwischen den Hass und den Lärm, weil du hoffst, dass ich anders wär. Ich verstell mich nicht, denn das ist lächerlich, von mir gibt's keine Leckerlis. Nein. Da will ich euch lieber hassen sehen. Ich verzicht auf alles und will lieber wieder wie früher hasseln gehen. Denn für mich ist meine Mucke meine Zuflucht. Und für euch fick ich nicht meine Zukunft. Warum gönnt uns keiner passieren? Guck, was unter Neidern passiert. Sie sagen, sie feiern dich, doch vor anderen, dass du peinlich bist. Warum gönnt uns keiner passieren? Guck, was unter Neidern passiert. Sie wollen nicht dein Erfolg, doch ich scheiß drauf und bleibe stolz. Rebell, ich habe Anerkennung verdient. Und was ich dafür tun musste, Bruder, sehr viel. Ich hab geschwitzt, geackert für Erfolg. Die Taschen sind jetzt voll und Mama, sie ist stolz. Egal was war, ich hatte meinen Stolz. Karma, guck mal, mein Lachen ist aus Gold. Willst du Respekt haben, musst du Respekt geben. Bist du am Lästern, wird man über dich auch schlecht reden. Es ist der Neid und die Unzufriedenheit. Keine Glückseligkeit, die die Menschen dazu treibt. Es geht um schlecht reden, sie gönnen den Erfolg nicht. Und Respekt geben, sie können doch, sie wollen's nicht. Und deswegen ist die Hölle so voll mit Gesindel und Schrott. Aber richten tut nur Gott, Bruder. Da oben kreuzen sich die Wege. Egal was du mir wünschst, Allah soll dir das Doppelte geben, Bruder. Warum gönnt uns keiner passieren? Guck, was unter Neidern passiert. Sie sagen, sie feiern dich, doch vor anderen, dass du peinlich bist. Warum gönnt uns keiner passieren? Guck, was unter Neidern passiert. Sie wollen nicht dein Erfolg, doch ich scheiß drauf und bleibe stolz. Warum gönnt uns keiner passieren? Guck, was unter Neidern passiert. Sie sagen, sie feiern dich, doch vor anderen, dass du peinlich bist. Warum gönnt uns keiner passieren? Guck, was unter Neidern passiert. Sie wollen nicht dein Erfolg, doch ich scheiß drauf und bleibe stolz.